die russische Anwältin, die 2016 bei einem Treffen im Trump Tower in New York dem Sohn Trumps und dessen Wahlkampfteam offenbar schmutzige Details über Trumps Gegnerin Hillary Clinton angeboten hatte, ist jetzt in einem davon unabhängigen Fall von den New Yorker Strafverfolgungsbehörden angeklagt worden. In dem Zivilverfahren geht es um den Vorwurf der Justizbehinderung gegen die Russin. Die jetzt erhobene Anklage zeigt allerdings die große Nähe der russischen Juristin zu allerhöchsten politischen Kreisen des Kremls. Die Russin ist überdies seit längerem von größerem Interesse für den Sonderermittler und früheren FBI-Chef Robert Mueller, der untersucht, ob es eine russische Einmischung in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf und möglicherweise eine Kooperation des Trump-Teams mit den Russen gegeben hatte. Die große Nähe der jetzt angeklagten Juristin zum Kreml lässt das damalige Treffen im Trump Tower mit dem Wahlkampfteam des Präsidentschaftskandidaten Trump in einem neuen Licht erscheinen. Ob die Russin jemals vor dem Gericht in New York aussagen wird und möglicherweise auch mit dem Sonderermittler Mueller kooperiert, ist unklar. Derzeit befindet sich die Frau nicht in den Vereinigten Staaten. Die Strafverfolgungsbehörde aus New York, die jetzt Anklage gegen die Russin erhoben hat, ist die gleiche, die unlängst den ehemaligen Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, vor Gericht gebracht hatte.